Tag hier, der Landstuhler, Elitehörer unterwegs. Jetzt Mittwoch, 17. Mai. Gefährt ist ein Ford Focus, aktuelles Modell. Deshalb für die geübten Hörer unter euch können wir mal die Geräuschkulisse im Vergleich zum Passat machen. Also das sind jetzt Bundesstraße 140, aber das nur zur Einleitung. Was gab es in der Zwischenzeit oder warum gibt es noch eine Unterwegsfolge? Ich war in der Zwischenzeit bei der Oma, habe ich ja angekündigt. Das heißt, es gibt eine neue Oma-Folge, Folge 10. Habe die aber auf meinem Zoom. Das heißt, ich muss dann noch kurz ein bisschen schneiden, will jetzt hier nicht spoilern. Oma war relativ gut drauf und so, das Thema war ganz interessant, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Die kommt bald. Unterwegs war ich, und zwar hatte ich eine Dienstreise sofort nach Köln. Ja, kam halt ein bisschen kurzfristig. Deshalb bin ich jetzt in Anführungszeichen auch im Ford unterwegs, wobei das eigentlich eher ein ungünstiger Zufall war. Musste ich auch mich mal wieder ein bisschen aufregen, muss mal wieder ein Statement machen, weil es ums Prinzip geht. Kam zwar kurzfristig drin, war aber dort mit Chef und Chef vom Chef. Und deshalb habe ich großes Auto, Automatik, Diesel, Navi bestellt. Habe extra nachgefragt, dass es auch klappt. Und was habe ich dann gekriegt? Ford Focus, zwar mit Navi, aber kein Diesel und vor allen Dingen kein Automatik. Und ich fahre gern Automatik, weil irgendwas anderes bin ich nicht so gewöhnt. Und eigentlich fahre ich auch gern Diesel. Weil das Fazit ist, Köln und zurück, Tank ist leer, Reichweite noch 117 Kilometer. Angeblich zwar nur 6,8 Liter, aber weiß nicht. Also wenn man normalerweise Diesel fährt, ist Benzin dann doch ein bisschen was anderes. Aber warum musste ich mich wieder aufregen und aus Prinzip Stress machen? Momentan sind bei uns wieder viele Projektleiter und sind auch viele Abmusterungen. Die Leute sind unterwegs, das heißt, die Poolfahrzeuge sind ausgebucht. Und dann tun wir halt bei einer Autovermietung Autos bestellen. Und die kriegen es also nicht so richtig geregelt, beziehungsweise ich weiß halt, dass die immer gerne eine Laue machen. Und eine Laue machen sie halt einfach, indem sie irgendwelche Autos, was nicht gut vermietet kriegen, einfach bei uns stehen lassen. Das heißt, du übernimmst immer das Auto vom Vorgänger. Und dann gibt es auch noch Leute, obwohl ich ja immer der Charming bin, ja, und immer zu jedem nett bin, ja, am freundlichsten wird von mir aus Prinzip die Putzfrau gegrüßt. Und dann eher Richtung Vorstand. Hat es doch wieder einer geschafft und hat mir mein Auto abgeluchst. Und mich recht an der Sache einfach auf, dass ein Männer sie kommen würde mit durch. Aber ich habe es natürlich genau geblickt, wo was ist, weil ich das nämlich beobachtet hat. Und dann muss ich halt aus Prinzip einfach Terror machen. Und für das, dass nämlich das Auto hier schon um 12 Uhr fertig war und ich bis um 16 Uhr habe warten müssen, bis er mir dann erzählt hat, dass ich das Auto kriege, das schon seit 12 Uhr da ist und ich noch zufällig der Kollege noch vorbeikam, der das Auto hat, musste ich halt mal wieder ein Statement geben. Hab aber nicht mit der Dame geredet, ging ums Prinzip und hat sie gemeint, ach, war schon die Message. Message war schon rübergekommen. Firma hatte Glatte gemacht, sie hat Arne ein bisschen aufgepasst. Was sollte es der Frau anhängen? Ist halt einfach so. Aber aufgeregt hat mich nämlich der Anna, der mich noch angegrinst hat, ja, weil er dann nämlich mein Auto gekriegt hat. Und jetzt kommt's, das ist die Hauptmessage von dem, mit was wäre ich sonst gefahren? Mit BMW X6 3,5 Diesel. Ja, weil nicht umsonst schreibe ich drin, ich fahre mit Chefe, brauche das und das Auto, weil dann kommt nämlich auch normalerweise was Ordentliches. Aber wir machen ja hier keinen Podcast über Auto. Und obwohl ich jetzt hier auf Null gemacht habe, Bubbles Navi, wenigstens ist was drin. Nicht ein Testbericht, wie hier Autotest ist, wollte ich euch einfach nur erzählen von meiner Dienstreise. Jetzt, momentan ist es 19.11 Uhr, wir haben immer noch 29 Grad. Auf dem Thermometer. Das heißt, wie ich ja gesagt habe, halt Rhein-Main-Region und die Pfalz, schönste Wetter. So, die Fahrt war wirklich gut, also wenig Stau, bin bei Zeiten los, war echt okay. Konnte man nicht machen, gut, jetzt interner und Kundenbesuch kann ich nichts sagen, aber da war auch sehr gut geklappt. Deshalb gibt es jetzt was Wichtigeres zu erzählen. Für alle, die schon drauf gewartet haben, wann endet die Bike-Geschichte, hat er sich jetzt ins Ausgesucht. Ja, es ist vollbracht. Ich habe auch gerade schon meine Probefahrt gemacht. Ja, das Sammelfeed für die Shownotes kommt zu, dann werde ich es euch auch mal verlinken. Das aber hier vorab mündlich. Es ist geworden ein Fully von der Firma Radon in der Ausführung 27 Plus. Sprich, wer sieht, ist so eine leichte Fatbike-Bereifung. Kein Carbon, habe ich für Alurahmen entschieden. Ist aber trotzdem sehr, sehr leicht und hochwertige Komponente. Natürlich ist nicht the best of the best, aber das, was eigentlich so sinnvoll ist, also 27 Plus Bereifung, so leichte Monsterräder hat das Ding drauf. Passt natürlich auch zu mir, ja, weil man kann ja auch nicht wie der Affe auf dem Schläf stehen hocke, wenn man nur durch den Wald gefetzt kommt. Ist es sogenanntes Allrounder Mountainbike, sprich das hat mehr Federweg. Also mein altes Mountainbike hat 80 mm, E-Bikes meistens so 100 mm, wenn man ein bisschen ins Gelände will. So 120 und sagen wir mal Freerider und die richtigen Trickbikes gehen so ab 150, 160. Noch ist da eigentlich keine Grenze gesetzt. Also natürlich ist eine Grenze gesetzt, ja. Aber die Jungs, je nachdem in welchem Bikepark sie unterwegs sind, wollen die da auch nachher Gabeln haben. Also ich habe jetzt ein Allrounder Bike, 140 mm Federweg, vorne hin 130. Dann wahrscheinlich der Ralf. Ja, also Ralf, du siehst hier, die Umfrage haben nicht so viele Leute teilgenommen. Einer war wirklich für Fatbike. Deshalb, du siehst, auch der, den kann ich jetzt zufriedenstellen. Ja, es ist praktisch 650B plus Bereifung. Ja, schön, fett. Ja, und es ist wirklich Fully und es ist ohne Elektroantrieb geworden. Sprich, Rahmengröße, deshalb hat das Aussuchen noch ein bisschen länger gedauert. Wo ich es gekauft habe, gern, wenn jemand fragt, auch zur Preisgestaltung und so, melden euch gern. Sage ich euch, weswegen, wer's interessiert, ansonsten einfach Google benutze. War das wirklich optimale Preis-Leistung. Carbon fällt aus, weil wenn ich jetzt wirklich hier jumpmäßig unterwegs bin und ich habe es ja auch gesehen bei dem anderen Mountainbiker, da sind die Leute ganz panisch, weil sobald du halt wirklich mit Carbon Sturz hinlegst, Mikrohaarrisse und so, das ist alles nicht ohne. Ansonsten, ich werde nochmal Ralf Hallo sagen. Ralf gern auch eingeladen zum Bike, wenn es dir ein bisschen besser geht oder so. Können wir gerne mal Runde drehen. Fahrrad passt hervorragend ins Auto. Ich habe nämlich jetzt Steckachsen. Ja? Also früher hatte ich auch keine Steckachsen. Ja? Jetzt habe ich Steckachsen. Ja? Was auch der Unterschied zu meinem alten Bike ist, endlich Scheibenbremsen, endlich was Modernes, also nicht mehr diese Felgenbremse, Makura heißt 33, ich habe jetzt von Makura Modell gern auf Nachfrage, aber das sind die geilen Teile, wo man nicht die Bremssichtigkeit wechseln muss, 4 Kolben, momentan sind noch 180 mm Scheibe montiert, konnte leider, weil der Typ ein bisschen unflexibel war, ich wollte aber jetzt kein Fass aufmachen, war die Preisgestaltung dort, wo ich es geholt habe, also schon günstig, ja, also ist nicht voller Originalpreis, ist auch das Modell 2017, aber Preis war wirklich okay und wenn ich als Sparbrötchen das schon sage, dann glaubt meiner, dann ist das auch so, habe ja lang genug gesucht, Geräusch, das sind jetzt 140 auf der Autobahn, habe jetzt, wie gesagt, endlich Scheibenbremse drauf, auch gute. Was man hätte machen können und wolle, ich hätte jetzt halt noch, wenn es wirklich Fahrradladen gewesen, der auf alles, auf all deine Wünsche Wert legt, hätte ich noch die Scheiben getauscht, vorne 203 mm, die kosten aber auch nur 25 Euro. Da habe ich es dann mal nicht aus Prinzip jetzt ausdiskutiert. Das heißt, irgendwann, wenn ich Bock habe und ich merke, ich brauche es, dann schaue ich für 25 Euro die Scheibe dort dran, weil das juckt mich jetzt nicht. Und ach, die Bereifung, da gibt es natürlich jetzt noch eine Nuance besser und wie mein Bike-Kollege jetzt gerade schon festgestellt hat, es geht noch ein bräderer Schlappe drauf. Aber zu der Reifenwahl komme ich ja gleich noch dazu. Das ist, ach, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Haben wir Bremse gemacht, Lenker Mountainbike breit. Also wie gesagt, die Details nur jetzt gerade mal so ein bisschen aus dem Gedächtnisprotokoll. Ja. Und von der Fahrt eine halbe Stunde 3 Kilometer. Also im Gelände war ich mit dem Ding noch nicht. Gerade kurze Szene auf der Autobahn, zwei Motorradfahrer betteln sich. Hinter der hat Shorts an und hat jetzt zwei Autos rechts überholt und beschleunigt jetzt gerade so auf, ich denke mal 2,50 hat er gerade schon drauf, er ist nämlich schon fort. Deshalb auch hier Safety first, Motorradfahrer immer volle Schutzausgleitung. Zum Thema Mountainbiken sage ich, ach gleich was, wenn ihr schon mal helfen könnt. Deshalb, wie gesagt, ach, die Bremse ganz okay. Jetzt nochmal zur Rahmengröße. Deshalb hat es auch ein bisschen länger gedauert. Also ich bin das Fahrrad in 20 und in 22 Zoll gefahren. Der Rahmen gibt es nur bis 22 Zoll. Den habe ich jetzt auch letztendlich gekauft. Und zwar beim Fuddy ist es so, holt man den Rahmen tendenziell etwas kleiner, ja, damit man wirklich halt aufrechter sitzt und dass man halt eine bessere Kontrolle hat. Ich habe beides ausprobiert. Der Lenkeinschlag, also auf dem kürzeren Rahmen, dass man so ans Knie schlägt, wäre auch gegangen. Ich habe wirklich schon ein bisschen steiler gesessen. Ich hatte aber wieder wie bei meinem alten Fahrrad das Gefühl, dass wenn ich in Downhill-Position gehe, sprich, habe natürlich eine absenkbare per Fernbedienung Sattelstütze, ja, und ich dann praktisch im Stehen fahre, hatte ich wieder das Gefühl, dass ich zu sehr über die Frontachse stehe. Und das war dann ein bisschen, ich fand es ein bisschen unangenehm. Und da ist jetzt, Achtung, warum hat er wieder so lang rumgesucht, ja, warum hat er jetzt die Bereifung, erzählt doch schon wieder ewig so davon. Ich habe natürlich das Bike auch ausgesucht, dass ich Räder definitiv wechseln kann. Und zwar der Vorteil vom 720 Plus Rad ist, dass du nicht nur diese breiten 720 Plus 650B Reifenkombination fahren kannst, es passt auch 29 Zoll drauf. Dann natürlich nicht ganz so breit, aber es passt drauf. Das ist ja das, auf was ich auf jeden Fall Bock habe. Ich will mal noch einen zweiten Radsatz organisieren. Zum Thema Felgen ist ein DS Swift drauf. Ach, hochwertige Felge. Aber wie gesagt, das wird der Kenner dann sehen, wenn ich nur ein paar Bilder poste. Und das ist jetzt noch das zweite, dass ich mir jetzt noch versuche, einen zweiten Radsatz zu holen. Dort vielleicht eher so ein bisschen Straßenbereifung für ein bisschen Kilometer zu machen. Das muss ich aber auf jeden Fall noch testen, weil jetzt kommt noch eins, wovon ich mich halt, deshalb muss ich es halt noch testen. Ich habe mich aber bewusst dazu entschieden, ich habe jetzt nur noch einen Single-Speed-Antrieb. Also was jetzt der Trend der letzten Jahre war, dass es eigentlich immer Doppeltantrieb gibt, sprich vorne oder in der Mitte 2 Kettenblätter, hinten 9, 10, 11, was auch immer. Und ich habe mich diesmal, weil es auch Allrounder ist, nur für einen Antrieb. Das heißt, ich habe keinen Umwerfer, ich habe an der Kurbel nur ein Blatt, was hinten auf 11 Zahnräder geht. So von wie leicht ich hochtreten kann, ist es in Ordnung. Der erste Speedtest auf der Ebene, ja, also im letzten Gang, habe noch kein Tacho, war auch in Ordnung. Das wird eigentlich eher noch ein bisschen ausschlaggebend sein, wenn ich wirklich noch fitter bin und noch ein bisschen mehr Kilometer. Aber ich denke mal, dass ich mir vielleicht dann eher noch ein anderes Fahrrad hole. Und du kannst das aber auf jeden Fall tauschen. Das heißt, normalerweise wäre die ursprüngliche Idee auch noch das vordere Kettenblatt. Das hat 32 direkt auf ein 30er oder größeres zu tauschen. Aber das ist ja, wie gesagt, das Fahrrad ist nicht fertig. Man kauft zwar von der Stange, wobei, wenn man so wie ich ist, ja, sehr Wert drauf lädt, nicht nur Preis-Leistung, sondern dass man halt für den Preis auch wirklich das Optimum kriegt und auch nur sinnvolle Sachen dann tunt, weil wie ist es immer, wer billig kauft, kauft zweimal und es dauert zweimal, bis ich was kaufe, aber billig kaufe ich nicht und vor allen Dingen kaufe ich Sachen nicht zweifach. Das heißt, das Fahrrad sollte auf jeden Fall jetzt ein bisschen halten. Das heißt, vom Antrieb habe ich jetzt auch Single Speed. Und so war ich eigentlich komplett fertig. Habe ich euch nur die Hauptkennwerte von meinem Bike, habe ich euch jetzt mitgeteilt. Also wie gesagt, für alle, die gedacht haben, oh, er holt sich jetzt doch ein E-Bike. Nö, ich habe mehr Geld ausgegeben, ich habe jetzt kein E-Bike. Aber das halte ich mir wirklich noch auf, weil wie gesagt, der Markt ist ja auch noch so ein bisschen in Bewegung. Und ich denke auch mal so akkutypmäßig, da geht auf jeden Fall noch was. Aber insbesondere, da ich noch entfette und wirklich jetzt auch erstmal Fahrtechnik aufbauen will und Fitness, weil momentan ist es wirklich so, sobald du wirklich hoch am Berg fährst, ja, hast du doch keinerlei, merkst du das sofort. Also ob du Kondition hast oder nicht, auf Ebene geht es wirklich gut, du kannst Speed gehen, alles. Aber sobald wirklich eine Steigung geht, geht die Pump schon mal. Aber vor allen Dingen hast du da auch die Königsdisziplin, weil wenn du dann einen Single Trail hochfährst, das ist wirklich noch momentan was. Aber wie gesagt, ich kriege schon als Feedback, dass es schon ganz gut aussieht. So fitnessmäßig, da ich nur ein bisschen übe, ein bisschen trainieren muss, weil ich ganz am Anfang bin. Also da reden wir uns auf jeden Fall Ende der Saison nochmal. Gut. Jetzt bin ich gleich noch zu Hause, aber ich will heute bin ich ein bisschen im Shopping-Modus. Jetzt muss ich noch mehr was anderes holen, aber das geht eher in den Sanitärbereich. Da muss ich mal gucken, ob ich euch das noch erzähle, was ich mir gekauft habe. Ja, aber ich denke mal, jetzt in meinem Alter ist man auch bereit und muss auch dieses Haushaltsbadutensil tauschen. Ja? Wie gesagt, Kommentare gibt es zwar nicht viel, aber wer sich hier beteiligen will, kann auch gerne mal machen. Wobei man natürlich mit Kommentaren natürlich wieder sehen will. Ja, also ich meine natürlich, ich röte mir es schön, wenn ich keine Kommentare kriege, weil die Blog-Einträge so spät sind. Kann natürlich auch keiner kommentieren. Aber mit Kommentieren ist natürlich auch Feedback in Twitter etc. gemeint. Gut, dann mache ich das mal zu. Das Fahrradkapitel zum Thema Kauf ist abgeschlossen. Ich werde es vielleicht auch noch mal in einer anderen Folge noch mal verarbeiten, weil wie gesagt, für alle meine treuen Hörer und die jetzt gemerkt haben, oh, im Unterwegs-Feed gibt es jetzt hier voll die Message und was es so weitergeht. Bike-Thema kommt, aber eher so tourenmäßig und wie es jetzt wirklich so mit dem Fahrrad ist. Wenn ihr was fragen wollt, könnt ihr gerne machen. Ich bin momentan noch up to date, was so hier auf dem Markt gibt und so. Könnt ihr gerne fragen. Und jetzt habe ich noch was gehabt, habe es aber vergessen. Oma-Folge kommt jetzt noch unterwegs und dann sage ich mal Servus. Ciao.